Eines Morgens, sie war kaum abgefahren, recht dünn gekleidet wie immer, da fiel plötzlich Schnee. Und während Charles am Fenster nach dem Wetter schaute, erblickte er Monsieur Bournisien im Bock des Herrn Tüvache, der diesen mitnahm nach Rouen. Also lief er hinunter und gab dem Geistlichen einen dicken Schal, den er Madame bei seiner Ankunft in der Croix Rouge gleich aushändigen sollte. Kaum war er im Gasthof angelangt, fragte Bournisien nach der Frau des Arztes aus Yonville. Die Wirtin antwortete, sie käme nur selten in ihr Haus. Am Abend dann, als er Madame Bovary in der Hirondelle sah, erzählte der Pfarrer von seiner Verlegenheit, schien die Sache jedoch nicht weiter wichtig zu nehmen, denn er sang sogleich ein Loblied auf einen Prediger, der augenblicklich in der Kathedrale wahre Wunder vollbringe und dem alle Damen zuströmten. Gleichviel, auch wenn er keine Erklärung verlangt hatte, andere konnten in Zukunft weniger taktvoll sein. Darum hielt sie es für ratsam, jedes Mal in der Croix Rouge einzukehren. So würden die guten Dorfleutchen sie auf der Treppe sehen und nichts argwöhnen. Eines Tages jedoch begegnete ihr Monsieur Lheureux, als sie gerade an Léons Arm aus dem Hôtel de Boulogne trat, und sie bekam Angst, bildete sich ein, er werde reden. Er war nicht so dumm. 3 Tage später jedoch erschien er in ihrem Zimmer, schloss die Tür und sagte, ich bräuchte Geld. Sie erklärte, ihm keines geben zu können. Lheureux begann zu jammern und zählte alle Gefälligkeiten her, die er ihr erwiesen hatte. Tatsächlich hatte Emma bislang nur einen der beiden von Charles unterzeichneten Wechsel eingelöst. Den zweiten hatte der Händler auf ihre Bitte freundlicherweise durch 2 andere ersetzt, die sogar mit einer recht langen Fälligkeit prolongiert worden waren. Dann zog er eine Liste von unbezahlten Waren aus der Tasche, das heißt Vorhänge, Teppich, Bezug für die Sessel, mehrere Kleider und verschiedene Toilettenartikel, und ihr Wert belief sich auf rund 2000 Francs. Sie ließ den Kopf hängen. Er fuhr fort, wenn Sie schon kein Bargeld haben, so haben Sie doch Grundbesitz. Und er nannte ihr eine verlottete Masure in Barneville bei Aumale, die nicht viel einbrachte. Sie gehörte ehedem zu einem kleinen Hof, der vom alten Monsieur Bovary verkauft worden war. Denn Lheureux wusste alles, sogar wie viel Hektar sie umfasste und wie die Nachbarn hießen. »Ich an Ihrer Stelle«, sagte er, »würde mich davon trennen und außerdem hätte ich noch den Überschuss.« Sie erwähnte die Schwierigkeit, einen Käufer zu finden. Er machte Hoffnung, ihn aufzutreiben, doch sie fragte, was zu tun sei, damit sie verkaufen könne. »Haben Sie nicht eine Vollmacht?« entgegnete er. Dieses Wort wirkte wie ein Schwall frischer Luft. »Lassen Sie mir den Zettel«, sagte sie. »Oh, das ist nicht nötig«, antwortete Lheureux. Er kam in der folgenden Woche wieder und brüstete sich, er habe nach vielem Hin und Her schließlich einen gewissen Lanlois aufgestöbert, der schon lange nach dem Anwesen Schiele jedoch keinen Preis nennen wolle. »Was schert mich der Preis?« rief sie. »Nein, man müsse warten, dem Kerl auf den Zahn fühlen. Die Angelegenheit verlohne die Reise, und da sie diese Reise nicht machen konnte, schlug er vor, selbst hinzufahren und sich mit Lanlois ins Benehmen zu setzen.« Als er zurückkam, verkündete er, der Käufer biete 4000 Francs. Emma strahlte über diese Nachricht. »Ehrlich«, meinte er, »das ist gut bezahlt.« Die Hälfte der Summe erhielt sie sofort. Und als sie seine Rechnung begleichen wollte, sagte der Händler, »es tut mir in der Seele weh, Ehrenwort, dass Sie eine so stattliche Summe auf einen Schlag hergeben sollen.« Sie starrte auf die Geldscheine. Und über die unendlich vielen Rendezvous nachsinnend, die diese 2000 Francs bedeuteten. »Wie, was?« stammelte sie. »Oh«, sagte er mit gutmütigem Lachen, »auf Fakturen schreibt man, was man will. Ich weiß doch, wie's zugeht unter Eheleuten.« Und er musterte sie unverwandt, während er in der Hand 2 lange Papierstreifen hielt, über die seine Nägel kratzten. Endlich öffnete er seine Brieftasche und legte 4 Sola-Wechsel zu je 1000 Francs auf den Tisch. »Unterschreiben Sie mir das«, sagte er, »und behalten Sie alles.« Sie protestierte entrüstet. Wenn ich Ihnen den Überschuss gebe, erwiderte Monsieur Lheureux dreist, erweise ich Ihnen doch nur einen Gefallen. Dann nahm er eine Feder und schrieb unter die Rechnung 4000 Francs von Madame Bovary erhalten. Was machen Sie sich Kopfzerbrechen, wo Sie in 6 Monaten den Restbetrag für Ihr Gemäuer kassieren und der letzte Wechsel von mir aus erst nach der Zahlung fällig wird? Emma verhedderte sich ein wenig in seinen Kalkulationen und die Ohren klingelten ihr, als fielen um sie herum Goldmünzen aus aufgeschlitzten Säcken klimpern zu Boden. Schließlich erklärte Lheureux, ein Freund von ihm, Vinsart, Bankier in Rouen, werde die 4 Wechsel diskontieren. Anschließend könne er selbst Madame den Überschuss nach Tilgung der effektiven Schulden aushändigen. Doch statt der 2000 Francs brachte er nur 1800, denn Freund Vinsart habe, was rechtens sei, 200 abgezogen für Provisions- und Diskontgebühren. Dann verlangte er so nebenbei eine Quittung. Sie verstehen, im Geschäftlichen bisweilen und mit Datum, bitte mit Datum. Ein Horizont erreichbarer Träume öffnete sich nun vor Emma. Sie war klug genug, 1000 Écus zurückzulegen, mit denen die ersten 3 abgelaufenen Wechsel beglichen wurden. Der 4. aber schneite durch Zufall an einem Donnerstag ins Haus und der verstörte Charles wartete geduldig auf die Heimkehr seiner Frau, um Aufklärung zu erhalten. Wenn sie ihm von diesem Wechsel nichts gesagt hatte, dann nur, weil sie ihm häuslichen Ärger ersparen wollte. Und sie setzte sich auf seinen Schoß, war zärtlich, gurrte, zählte all die unentbehrlichen Dinge her, die auf Kredit gekauft waren. »Du musst zugeben, bei der Menge ist das gar nicht teuer.« Charles, der sich keinen Rat wusste, suchte Hilfe beim unvermeidlichen Lheureux, und dieser versprach, die Wogen zu glätten, wenn Monsieur ihm 2 Wechsel unterzeichnete, einer davon über 700 Francs, zahlbar in 3 Monaten. Um diese Verpflichtung erfüllen zu können, schrieb er einen rührseligen Brief an seine Mutter. Statt einer Antwort kam sie selber, und als Emma wissen wollte, ob er ihr etwas abgeknüpft habe, ja, antwortete er, aber sie will die Rechnung sehen. Am nächsten Tag, im Morgengrauen, lief Emma zu Monsieur Lheureux und bat ihn, eine neue Faktur auszustellen, die 1000 Francs nicht überstieg, denn würde sie die über 4000 vorweisen, müsste sie sagen, dass 2/3 schon bezahlt waren und folglich den Verkauf der Liegenschaft eingestehen. Eine vom Händler gut eingefädelte Transaktion, denn sie kam tatsächlich erst später ans Licht. Obwohl der Preis jedes einzelnen Artikels sehr niedrig war, fand die alte Madame Bovary die Ausgaben naturgemäß übertrieben. »Ging es nicht ohne den Teppich? Mussten die Sessel neu bezogen werden? Zu meiner Zeit hatte man einen einzigen Sessel im Haus für die betagten Leute. So war es wenigstens bei meiner Mutter, und die war eine rechtschaffene Frau, glaubt mir. Es kann nicht jeder reich sein. Kein Besitz übersteht die Verschwendung. Ich würde mich schämen, wenn ich mich so verzärtelte wie ihr. Und dabei bin ich alt, müsste umhegt werden. Nichts als Plunder, nichts als Firlefanz. Was? Seide als Futterstoff für 2 Francs, wo man doch Jaconet findet für 10 Sous und sogar für 8 Sous, der ist genauso gut. Emma, zurückgelehnt auf der Causeuse, erwiderte so ruhig wie möglich, »Madame, jetzt reicht's, jetzt reicht's.« Die andere nörgelte weiter, prophezeite ein Ende im Armenhaus. Schuld an allem war Bovary. Zum Glück hatte er versprochen, die Vollmacht zu widerrufen. »Was?« »Na, er hat's mir geschworen«, beharrte die brave Frau. Emma öffnete das Fenster, rief nach Charles, und der arme Kerl musste eingestehen, dass ihm die Mutter sein Wort abgerungen hatte. Emma verschwand, kam schnell wieder und überreichte ihr hoheitsvoll ein großes Blatt Papier. »Ich danke Ihnen«, sagte die alte Frau, und sie warf die Vollmacht ins Feuer. Emma überkam ein Lachen, schrill, schallend, endlos. Sie hatte einen Nervenanfall. »Oh mein Gott«, rief Charles, »nein, das war nicht richtig von dir. Kommst her und machst ihr Szenen.« Seine Mutter zuckte die Schultern und meinte, das sei doch bloß alles Getue. Charles aber lehnte sich zum ersten Mal auf und verteidigte seine Frau, so dass die alte Madame Bovary abreisen wollte. Sie fuhr schon am nächsten Tag, und auf der Türschwelle, als er sie umzustimmen suchte, antwortete sie: »Nein, nein, du liebst sie mehr als mich, und du hast recht, das ist nun mal so. Außerdem, was soll's, du wirst schon sehen. Bleib gesund, ich komme so schnell nicht her, wie du sagst, und mach ihr Szenen.« Charles war Emma gegenüber dennoch sehr betreten. Sie verhehlte kein bisschen, dass sie ihm grollte wegen seines mangelnden Vertrauens. Viel Bitten war vonnöten, bevor sie einwilligte, sich wieder eine Vollmacht geben zu lassen. Und er ging mit ihr sogar zu Monsieur Guillaumin, damit dieser eine zweite gleichlautende ausstellte. »Das verstehe ich«, sagte der Notar. »Ein Mann der Wissenschaft kann sich nicht die praktischen Dinge des Lebens aufbürden.« Und Charles fühlte sich erleichtert durch diese scheinheilige Bemerkung, denn sie gab seiner Schwäche den schmeichelhaften Anstrich wichtigerer Sorgen. Was für ein Überschwang am folgenden Donnerstag im Hotel, in ihrem Zimmer mit Léon. Sie lachte, weinte, sang, tanzte, ließ Sorbets heraufbringen, wollte Zigaretten rauchen. Sie dünkte ihn überspannt, doch hinreißend. Prachtvoll. Er wusste nicht, welcher Prozess in ihrem Wesen sie immer weiter dazu trieb, sich auf die Genüsse des Lebens zu stürzen. Sie wurde reizbar, gefräßig und lüstern. Und sie spazierte mit ihm durch die Straßen erhobenen Hauptes, ohne Angst, sagte sie, sich zu kompromittieren. Manchmal freilich schauderte es Emma bei dem jähen Gedanken, Rodolphe zu begegnen, obwohl sie für immer voneinander getrennt waren, schien ihr dennoch, sie habe sich aus der Abhängigkeit von ihm nie vollkommen befreit. Eines Abends kehrte sie nicht heim nach Yonville. Charles verlor den Kopf, und die kleine Berthe, die ohne ihre Mama keinesfalls ins Bett wollte, schluchzte zum Stein erweichen. Justin war planlos auf die Landstraße gelaufen. Homais hatte seine Apotheke verlassen. Endlich, gegen 11, als er es nicht länger aushielt, richtete Charles seinen Bock, sprang hinein, gab seinem Tier die Peitsche und erreichte morgens um 2 die Croix Rouge. Niemand. Er dachte, der Kanzlist habe sie vielleicht gesehen. Wo aber logierte der? Charles erinnerte sich zum Glück an die Adresse seines Chefs. Er eilte hin. Der Tag begann zu grauen. Er konnte Schilder über einer Tür erkennen. Er klopfte. Ohne zu öffnen, schrie jemand die verlangte Auskunft, garniert mit Flüchen auf nächtliche Ruhestörer. Das Haus, in dem der Kanzlist wohnte, hatte weder Klingel noch Türklopfer noch Portier. Charles hämmerte mit den Fäusten gegen die Fensterläden. Ein Polizist kam des Weges. Da wurde ihm bange und er ging. »Ich bin verrückt«, sagte er sich. »Gewiss hat Monsieur Lormeau sie zum Abendessen dabehalten.« Die Familie Lormeau wohnte nicht mehr in Rouen. Sie könnte hier geblieben sein und Madame Dubreuil pflegen. Nein, Madame Dubreuil ist schon 10 Monate tot. Wo steckt sie bloß? Ihm kam eine Idee. Er bat in einem Kaffeehaus um das Adressbuch und suchte rasch den Namen von Mademoiselle L'Empereur. Sie logierte in der Rue de la Renelle des Maroquiniers, Nummer 74. Als er in die Straße einbog, erschien Emma selber am anderen Ende. Er umarmte sie nicht, stürzte sich förmlich auf sie und rief: »Was hat dich gestern aufgehalten?« »Ich war krank.« »Und was hattest du? Wo? Wie denn?« Sie fuhr sich mit der Hand über die Stirn und erwiderte: »Bei Mademoiselle L'Empereur?« »Ich hab's geahnt. Eben wollte ich zu ihr.« »Oh, das ist nicht nötig«, sagte Emma. »Sie hat gerade das Haus verlassen. Doch in Zukunft sei ganz unbesorgt. Ich bin nicht frei, begreifst du, wenn ich weiß, dass die kleinste Verspätung dich so verstört?« Sie holte sich damit eine Art von Erlaubnis, bei ihren Eskapaden alle Hemmungen abzuwerfen. Und das tat sie auch, ungeniert, großzügig. Wenn sie Lust bekam, Léon zu sehen, machte sie sich unter irgendeinem Vorwand auf den Weg, und da er sie an diesem Tag nicht erwartete, ging sie in seine Kanzlei. Er war überglücklich, die ersten Male. Doch bald verhehlte er nicht länger die Wahrheit, nämlich, dass seinen Chef diese Störungen sehr verdrossen. »Ach was, komm schon«, sagte sie, und er entwischte. Sie wollte, dass er sich ganz in Schwarz kleidete und ein Kinnbärtchen wachsen ließ, damit er aussah wie die Porträts aus der Zeit Ludwigs des 13. Sie wollte seine Wohnung kennenlernen, fand sie dürftig. Er wurde schamrot, sie achtete nicht darauf, riet ihm dann, sich die gleichen Vorhänge zu kaufen wie ihre, und als er die Kosten entgegenhielt, »So, so, du hängst an deinen kleinen Écus«, sagte sie lachend. Jedes Mal musste Léon ihr sein ganzes Leben seit dem letzten Rendezvous erzählen. Sie bat um Verse, Verse für sich allein, ein Liebesgedicht ihr zu Ehren. Es gelang ihm nicht einmal, den Reim für den zweiten Vers zu finden, und zuletzt schrieb er ein Sonett ab aus einem Keepsake. Er tat es weniger aus Eitelkeit als vielmehr in dem Wunsch, ihr zu gefallen. Er widersprach nie ihren Meinungen, er fügte sich in all ihre Vorlieben, er wurde ihre Mätresse, mehr jedenfalls als sie die seine. Sie sagte ihm zärtliche Worte mit Küssen, die seine Seele eroberten. Wo hatte sie nur diese Verderbtheit gelernt, die fast ätherisch war durch ihre Tiefe und Heimlichkeit? Auf den Reisen, die er unternahm, um sie zu sehen, hatte Léon häufig beim Apotheker zu Abend gegessen und sich aus Höflichkeit verpflichtet gefühlt, ihn seinerseits einzuladen. »Sehr gern«, hatte Monsieur Homais geantwortet, »ich muss mich sowieso wieder ein bisschen austoben, denn ich verknöchere hier. Wir gehen ins Theater, ins Restaurant, wir hauen auf den Putz.« »Oh, lieber Freund«, murmelte zärtlich Madame Homais, erschreckt von den dunklen Gefahren, in die er sich stürzen wollte. »Ja, wie denn? Meinst du nicht, dass ich meine Gesundheit zwischen den beständigen pharmazeutischen Dämpfen schon genug ruiniere? So sind sie nun einmal, die Frauen, eifersüchtig auf die Wissenschaft und wollen einem auch noch die billigsten Zerstreuungen verbieten. Gleichviel zählen sie auf mich. Demnächst erscheine ich in Rouen, und dann lassen wir zusammen die Zechinen springen.« Dem Pharmazeuten wäre ein solcher Ausdruck früher nicht über die Lippen gekommen. Doch neuerdings gab er sich gern fidel und pariserisch und fand das äußerst geschmackvoll. Wie Madame Bovary, seine Nachbarin, stellte er dem Kanzlisten neugierige Fragen über die Sitten in der Hauptstadt. Er redete sogar Argot, um den Bürgern zu imponieren, sagte Bude, Schuppen, Affe, Lackaffe, Breda Street und ich verdufte für ich gehe. An einem Donnerstag also traf Emma zu ihrer Überraschung in der Küche des Lion d'Or Monsieur Homais in Reiseaufmachung, das heißt mit einem alten Mantel bekleidet, den keiner an ihm kannte, in der einen Hand ein Koffer und in der anderen der Fußsack aus seinem Geschäft. Er hatte mit niemandem über sein Vorhaben gesprochen, aus Furcht, die Kundschaft durch seine Abwesenheit zu beunruhigen. Der Gedanke, all die Orte wiederzusehen, an denen er seine Jugend verbracht hatte, versetzte ihn wahrscheinlich in Erregung, denn auf dem gesamten Weg schwadronierte er in einem fort, und dann, gleich nach der Ankunft, sprang er flink aus dem Wagen und machte sich auf die Suche nach Léon. Der Kanzlist wehrte sich vergeblich, Monsieur Homais schleppte ihn in das große Café de Normandie, das er hoheitsvoll betrat, ohne den Hut abzunehmen, denn er hielt es für extrem provinziell, in einem öffentlichen Lokal sein Haupt zu entblößen. Emma wartete eine Dreiviertelstunde auf Léon. Am Ende lief sie zu seiner Kanzlei und, versunken in allerlei Spekulationen, ihn der Gleichgültigkeit bezichtigend und sich selbst Schwäche vorwerfend, verbrachte sie den Nachmittag, ihre Stirn gegen die Fensterscheibe gepresst. Um zwei saßen sie einander immer noch bei Tisch gegenüber. Der große Saal war schon fast leer. Das palmenförmige Ofenrohr wölbte seine vergoldeten Wedel zur weißen Decke, und nicht weit von ihnen, hinter der Glasfront in der hellen Sonne, plätscherte ein kleiner Springbrunnen in einem Marmorbecken, wo sich zwischen Kresse und Spargel drei träge Hummer hinüberreckten, zu einem Haufen Wachteln, feinsäuberlich in Seitenlage gestapelt. Homais schwelgte. Obwohl er sich mehr am Luxus berauschte, denn am guten Essen, schärfte ihm der Pomard doch ein wenig die Sinne, und als das Rum-Soufflé auf den Tisch kam, verbreitete er über die Frauen unmoralische Theorien. Was ihn über alles reizte, war der Chic. Am liebsten mochte er eine elegante Toilette in einem schön möblierten Raum, und was die körperlichen Vorzüge betraf, war er kein Verächter von Leckerbissen. Leon starrte verzweifelt auf die Pendeluhr. Der Pharmazeut trank, aß, sprach. »Sie müssen wohl«, sagte er plötzlich, »in Rouen große Entbehrung leiden. Immerhin wohnt Ihre Liebste nicht allzu weit.« Und als der andere errötete, »Na, na, seien Sie ehrlich, wollen Sie vielleicht abstreiten, dass Sie in Yonville«, der junge Mann stotterte, »bei Madame Bovary um jemanden herum scharwenzelten«, »Und um wen?« »Um das Mädchen!« Er spaßte nicht. Doch weil die Eitelkeit über alle Vorsicht siegte, protestierte Leon ungewollt. Außerdem möge er nur brünette Frauen. »Ich teile Ihren Geschmack«, sagte der Apotheker. »Die sind temperamentvoller.« Dann beugte er sich zum Ohr seines Freundes und nannte ihm die Zeichen, an denen man erkenne, ob eine Frau Temperament hat. Er verstieg sich sogar zu einem ethnografischen Exkurs. Die Deutsche war launenhaft, die Französin leichtlebig, die Italienerin leidenschaftlich. »Und die Negerin?«, fragte der Kanzlist. »Das sind so Künstlergelüste«, sagte Homais. »Kellner, zwei Tässchen.« »Gehen wir?«, rief Leon am Ende seiner Geduld. »Yes!« Doch vor dem Aufbruch wollte er den Besitzer des Etablissements sehen und bedachte ihn mit ein paar Höflichkeiten. Um endlich allein zu sein, behauptete der junge Mann, er habe zu tun. »Ah, ich begleite Sie«, sagte Homais. Und während er mit ihm durch die Straßen lief, erzählte er von seiner Frau, seinen Kindern, ihrer Zukunft und seiner Apotheke, beschrieb, wie heruntergekommen sie einst gewesen war und zu welcher Vollendung er sie gebracht hatte.